Anlässlich des 23. Todestages von Präsidenten Kim Il-sung besuchten die Funktionäre des Staates am 8. Juli, dem Tag der größten nationalen Trauer, den Sonnenpalast Gumsusan und erwiesen ihm Hochachtung. Zugegen waren dabei Kim Jong-nam, Mitglied des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVRK, Park Bong-ju, Mitglied des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und Vorsitzender des Kabinetts der DVRK, weitere Funktionäre des Staates, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Mitglieder des zentralen Parteileitungsorgans in der Stadt Pyongyang und die leitenden Mitarbeiter der Ministerien und zentralen Institutionen. Auf beiden Seiten der Statuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il standen die Parteifahnen und die Staatsflaggen der DVRK und war die Ehrenformation der Land-, See-, Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der Koreanischen Volksarmee und der Roten Arbeiter- und Bauernwehr angetreten. An den Statuen lag ein Blumenkorb im Namen von Kim Jong-un, Vorsitzendem der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzendem des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und obersten Befehlshaber der Koreanischen Volksarmee. Außerdem war ein Blumenkorb im gemeinsamen Namen des ZK und der Zentralen Militärkommission der Partei der Arbeit Koreas und des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK zu sehen. An den Statuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il wurde ein Blumenkorb im gemeinsamen Namen des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVRK und des Kabinetts der DVRK niedergelegt. An demselben Tag suchten auch die Angehörigen der Volksarmee und die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten den Sonnenpalast Gumsusan auf, wo Kim Il-sung und Kim Jong-il mit den Antlitzen zu ihren Lebzeiten aufgebahrt sind und erwiesen ihnen Hochachtung.